Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt. 33, Tegel, den 20. November 1795. Ich bin wieder hergestellt, liebster Freund, und nachdem ich ein paar Tage in Berlin zugebracht habe, wieder in meiner gewöhnlichen Einsamkeit und Ruhe. Das 10. Horenstück ist, seit mein Auge besser ist, meine erste Lektüre gewesen und hat mich sehr ergötzt. Ihre Elegie abgerechnet, mit der freilich nichts streiten darf, ist das Märchen meinem Urteil nach das Vorzüglichste. Es strahlt ordentlich hervor. Es hat alle Eigenschaften, die ich von dieser Gattung erwartete. Es deutet auf einen gedankenvollen Inhalt hin, ist behend und artig gewandt und versetzt die Fantasie in eine so bewegliche, so oft wechselnde Szene, in einen so bunten, schimmernden und magischen Kreis, dass ich mich nicht erinnere, in einem deutschen Schriftsteller sonst etwas gelesen zu haben, das dem auch nur von fern ähnlich käme. Herders, Homer und Ossian ist sehr schön und übertrifft, dünkt mich, den ersten Aufsatz im 9. Stück. Es ist ihm sehr gut gelungen, die Nebelgestalt des kaledonischen Lyrikers gegen das heitere Licht der ionischen Epopöe zu stellen, und ich wüsste nichts, was über eine solche Vergleichung noch zu sagen übrig bliebe. Die Diktion ist höchst angemessen lebendig und an einigen Stellen außerordentlich schön. Selbst die kleinen subjektiven Züge, die einem Herderschen Aufsatz selten mangeln, findet man hier doch nur sparsam, und sie stören wenigstens nicht den Eindruck des Ganzen. Auch Engels Aufsatz hat mir gefallen, er ist freilich etwas altmodisch und von einer Gattung, der ich nicht viel abgewinnen kann. Charaktere zu schildern, die wie der des alten Stark so wenig Interessantes in sich haben, so ganz durch die Einwirkung gewöhnlicher Lagen und Umstände auf gute, aber höchst mittelmäßige Anlagen gebildet sind, kann, so viel ich absehe, keinen großen Gewinn bringen. Versöhnt man sich indes einmal mit der Gattung, so ist das Stück recht gut und zeigt kein kleines Talent zu unserer gewöhnlichen Art der Komödie, bei welcher die Schilderung solcher Arten von Charakteren und ein leichter, ungezwungener Dialog die Haupterfordernisse ausmachen. Auch glaube ich mich nicht zu irren, wenn ich das Ganze als einen schon längst für die künftige Ausarbeitung angelegten Plan zu einem Lustspieler ansehe, dem Engel jetzt diese Bestimmung gegeben hat. Gegen den Alten ist, glaube ich, nicht viel zu sagen. Nach ihm macht, dünkt mich, die Tochter die am besten gezeichnete Figur. Der Sohn sollte wohl anders gewandt und besser gehalten sein. Der Doktor ist mir bei weitem zu langweilig und die Mutter zu unbedeutend. Da ich Engel so genau persönlich kenne, so ist es mir merkwürdig gewesen, in dieser Schilderung den Kreis und die Welt wiederzufinden, worin seine Fantasie sich herumzudrehen pflegte. Die beiden kleinen Epigrammen füllen ihren Platz gut aus. Vorzüglich hat mir Leukotheas Binde gefallen. Beide sind wohl von ihnen, oder wenigstens doch das Letztere. Ungeachtet meines Aufenthaltes in Berlin habe ich doch, da ich sehr viel auf der Bibliothek war, von Urteilen über die Horen nichts Besonderes gehört. An der Elegie hörte ich jemand tadeln, dass dies elegische Silbenmaß für so lange Stücke zu eintönig sei. Der Aufsatz im 9. Stück über die Grenzen des Schönen scheint Glück zu machen. Herz sagte mir, es sei der erste in den Horen gewesen, den er mit recht großem Vergnügen gelesen und ganz verstanden habe. Er setzte hinzu, er habe in ihm die Art zu philosophieren wiedergefunden, an die man sonst durch Lessing, Mendelssohn und so fort gewöhnt gewesen sei. Sie haben mir noch nie ein Wort über diesen Aufsatz gesagt. Haben Sie doch die Güte, mir auch einmal historisch zu bestätigen, dass er von Ihnen ist, einen zwar sehr platten, aber doch immer sehr amüsanten Spaß, die Horen betreffend, lege ich aus dem niedrigsten in Berlin erscheinenden Blatte die Kamera Obscura in B bei. Die Rezension in den Annalen müssen Sie schlechterdings lesen. Sie übertrifft an Unverschämtheit und Plattheit alles, was man je gesehen hat. Indes sind einige Einfälle nicht übel und die Wendung des Ganzen hämisch genug. Nicht M. Mereau allein schreibt ihre Belagerung Woltmann zu. Hier stritt sich neulich jemand auf das Hartnäckigste darüber und setzte hinzu, sie könnten jetzt etwas so Leichtes und Verständliches nicht mehr machen. Das Dezemberstück wird doch amüsieren, dass in den Horen auf keinen Angriff, auch nicht am Ende des Jahres geantwortet werde, darin bin ich schlechterdings Körners Meinung. Selbst außer den Horen sehe ich für jetzt wenigstens keine Veranlassung. Reichardt, der jetzt wieder in Giebichenstein lebt, sah ich neulich bei Herz. Er spielte und sang uns die Meeresstille und die Würde der Frauen vor. Die Musik von beiden kann ich Ihnen nach dem Urteile meiner Frau höchlichst empfehlen. Wie gern hätte ich mit Ihnen Ihren Geburtstag gefeiert. Immer mehr und mehr fühle ich, liebster Schiller, wie viel ich getrennt von Ihnen entbehre, und was ich auch beginnen mag, so gibt es mir keinen Ersatz. Ich lasse zwar auch hier meine Tage in einer fortdauernden Beschäftigung fortfließen, aber es fehlt ihr, möchte ich sagen, an Leben und Kraft. Das Ende ihrer Ideale, obgleich ich es in ganz anderem Sinn aussprechen muß, als Sie es können, ist mir unglaublich oft gegenwärtig. Meine Hoffnung eilt dem Sommer entgegen, wo ich Sie gewiß noch früher allein aufsuche, als ich mit den meinigen zurückkehren kann. Was Sie von der Baukunst sagen, leuchtet mir außerordentlich ein. Indes dünkt mich immer, trägt diese Kunst ganz ausschließlich von allen andern etwas in sich, was sie hindert, eigentlich Kunst und mehr als bloße Verzierung nur im höchsten Geschmacke zu sein. Unter allen Künsten hat sie allein kein von der Natur gegebenes Objekt. Warum auch das schönste Gebäude, wenn es nicht zu einem Gebrauch zugleich ein Bedürfnis wäre, wie man sich daher auch wenden mag, der Begriff des Gebrauchs im ganz allgemeinen Sinn ist von dieser Kunst unzertrennlich und ist doch der Kunst so sehr zuwider. Auf der anderen Seite geben Gebäude einen Genuss, den man sonst vergebens sucht. Als kolossale Menschenwerke, deren ungeheure Masse sich doch in einer schönen, leicht zu übersehenden Form darstellt, stehen sie zwischen den Produkten der Natur, Gebirge, Felsen und der ganz eigentümlichen Geburt der menschlichen Fantasie, der Statuen in der Mitte und vereinigen gleichsam die Vorzüge beider. Selbst der Begriff des Gebrauchs, der gleich wieder den Menschen herbeiführt, wirkt hier vielleicht mit. So gemischt ist, dünkt mich, der gewöhnliche Eindruck, den ein Gebäude macht. Sehr viel anders ist freilich der künstlerische, aber ganz rein kann er auch nicht sein, und es fragt sich nun, ob man die Baukunst als ganz reine Kunst behandeln und den Gebrauch zu sehr aufopfern soll? Ich glaube kaum, alles, was sich erreichen lässt, ist, dünkt mich, nicht mehr als ästhetische Behandlung eines an sich in ein ganz anderes Gebiet gehörenden Gegenstandes. Doch gilt dies freilich bloß von der eigentlich schönen Baukunst. Von Goethes Manier in solchen Dingen lässt sich gewiss sehr viel hoffen. Über Goethes Idee, wie ein Mensch mit verbundenen Augen einen Begriff von einem schönen Gebäude bekommen soll, wünschte ich wohl mehr zu wissen. Es ist mir nicht recht klar. Es ist ein schöner Entschluss, liebster Schiller, dass Sie Griechisch lernen wollen, und es hat mich oft gerührt zu sehen, mit wie vieler Mühe Sie aus Übersetzungen schöpfen müssen, was andere, die unmittelbar an der Quelle sind, nicht zu fassen vermögen. Auch ist mir Ihr Vorsatz ein neuer Beweis gewesen, wie gründlich Sie alles anfassen, womit Sie sich beschäftigen. Aber freilich werden Sie der Schwierigkeiten viele erfahren, und kaum weiß ich, ob ich Ihnen bei der Menge von Störungen, welche Ihre Kränklichkeit schon verursacht, noch raten soll, eine Sprache zu lernen, die an sich immer mühsam ist und immer erst später die Mühe und Zeit belohnt, die man ihr anfangs aufopfern muss. Es wird Ihnen viel Zeit kosten, und bei Ihnen, da Sie Ihre Zeit so trefflich nutzen können, ist das sehr viel. Nur eigentlich in dem Fall, dass Sie Ihre verlorenen Stunden, wo Sie ganz unbedeutende Dinge lesen, dazu brauchen können, scheint mir Ihr Plan ausführbar. Ich wünschte unendlich, dass Sie Griechisch wüssten. Ich bin auch überzeugt, dass Sie unglaublich schnell lernen werden. Allein ich kann es dennoch nicht über mich gewinnen, nicht die Stunden zu bedauern, die Sie beim ersten Anfang rein verlieren. Wäre ich jetzt in Jena wie vorigen Winter, so wäre die Bedenklichkeit bald gehoben. Mit einem andern lernt es sich leichter, und wir verplauderten so immer einige Stunden. Vorausgesetzt indes, Sie blieben Ihrem Plan getreu, so ist allerdings Homer der einzig schickliche Anfang. Zum Xenophon rate ich nicht zugleich. Wollten Sie ja etwas anderes zugleich nehmen, so dächte ich, wäre es Herodot oder Hesiodus. Das Buch über die Methode beim Studium und das Eigentümliche der Sprache weiß ich Ihnen trotz alles Nachdenkens nicht nachzuweisen. Mancherlei finden Sie in Harris, Hermes, von dem eine gute deutsche Übersetzung unter meinen Büchern steht, aber das Eigentliche und Wahre müsste erst geschrieben werden. Ich gehe lange darauf aus, um die Kategorien zu finden, unter welche man die Eigentümlichkeiten einer Sprache bringen könnte und die Art aufzusuchen, einen bestimmten Charakter irgendeiner Sprache zu schildern. Aber noch will es mir nicht gelingen, und es hat sicher große Schwierigkeiten. Wie viel gäbe ich darum, Ihr griechisches Studium selbst persönlich leiten zu können? Wie viel Aufschlüsse würd ich durch Sie über die Sprache, die ich nun schon genau kenne und wo ich Ihnen die Data subeditieren könnte, erhalten? So erlauben Sie mir wohl, wenn Sie noch beim Griechischen bleiben, diesen Gegenstand manchmal zum Thema unserer Briefe zu machen. Im Homer wird Ihnen anfangs die Auflösung der Formen die meiste Schwierigkeit machen. Ich weiß nicht, ob Sie sich die Mühe geben sollen, dies wieder recht methodisch in Ihr Gedächtnis zurückzurufen. Sollte nicht folgende Methode gut sein? Die neue Vossische Übersetzung ist erstaunlich treu. Wenn Sie erst in dieser 50 Verse etwa genau lesen, dann es weglegten und das Griechische vornehmen, erst durch bloße Erinnerung, Divination und so weiter sich hineinstudierten und hernach, was sie interessierte, durch Nachschlagen bestätigten. So wurde ihr Nachdenken mehr mit ins Spiel gezogen, und sie drängen so tiefer ein als bei dem gewöhnlichen mechanischen Wege. Schreiben Sie mir ja weiter von Ihren Fortschritten. Über meine Unfruchtbarkeit in Absicht der Horen schäme ich mich oft, lieber Schiller, aber Sie kennen meine Dürftigkeit, und leider ist auch das einzige Fach, in dem ich tätig sein kann, gerade das am meisten besetzte. H.